Ich komme zum zweiten Teil des Vortrags, den ich überschrieben habe als Facetten einer Kritik durch Deutung. Also ich denke, eine wertabspaltungskritische Kritik durch Deutung umfasst verschiedene Gegenstandsbereiche, auch über Freud hinaus. Ich werde natürlich auch nicht nur annähernd ausführlich darstellen können, was für verschiedene Gegenstandsbereiche das sind. Ich muss mich also auch im zweiten Teil hier beschränken. Möchte aber zunächst erst einmal noch bei Freud verweilen, denn in der Freudschen Theorie kündigt sich schon eine Tendenz an, die eigentlich erst so richtig durchschlagen wurde in der Zeit nach Freud, nämlich der Übergang von der Neurose als zentraler nosologischer Einheit hin zum Narzissmus als zentraler nosologischer Einheit. Und ich möchte versuchen, im Folgenden den Narzissmus nun auch metapsychologisch zu deduzieren und ins Verhältnis zur Neurose zu setzen, um den Unterschied zwischen Neurose und Narzissmus erstmal klar zu machen. Damit sind wir schon beim dynamischen Aspekt des Narzissmus. Im Vergleich zur Neurose muss man hier sagen, dass dynamisch, also die Frage nach den psychischen Kräfteverhältnissen, der Widerspruch im Narzissmus nicht mehr derjenige zwischen Begehren und Verdrängung ist, sondern der Widerspruch zwischen Begehren und Verleugnung. Verleugnung heißt eigentlich nichts anderes, so drückt es die psychoanalytische Literatur immer aus. Verleugnung bedeutet nichts anderes, als dass die Verdrängungsschranke nicht mehr aufgebaut werden kann. Und die narzisstische Verleugnung hat nun zwei Richtungen, nämlich einmal die Verleugnung nach innen gerichtet, das heißt die Verleugnung des Triebs. Das kann man recht orthodox mit der Freudschen Narzissmus-Schrift ausführen. Die Verleugnung bedeutet, dass die Objektlibido, auch das wurde ja schon des Öfteren angedeutet, dass die Objektlibido aufs Ich zurückgewendet wird. Das aber hat wiederum zur Konsequenz, dass das Begehren zu einem Begehren nach dem Begehrtwerden wird. Also das narzisstische Begehren nach dem Begehrtwerden ist der verleugnete Trieb. Aber diese Verleugnung richtet sich eben nicht nur nach innen, sondern auch nach außen, also die Verleugnung der Außenwelt. Ich denke, das ist recht klar nach dem, was ich bisher gesagt habe, denn dieses Begehren nach dem Begehrtwerden macht sich natürlich von der äußeren Welt abhängig. Es ist ja ein Begehrtwerden-Wollen sozusagen von außen. Das heißt aber auch natürlich, dass all jene Aspekte und Anteile in der äußeren Welt, die dem eigenen Begehren nach dem Begehrtwerden entgegenstehen, verleugnet und abgespalten werden. Daher auch der manipulative Zwang, könnte man sagen, des narzisstischen Sozialcharakters, nämlich die äußere Welt immer so zu manipulieren, dass man sich in ein beständiges Anerkennungs- und Identitätsverhältnis zu dieser äußeren Welt setzen kann. Topisch oder topologisch ist der Narzissmus so zu fassen, dass das Ich nun nicht mehr wie in der Neurose noch die verdrängende Instanz ist, weil es kann ja die Verdrängungsschranke nicht mehr aufgebaut werden, so dass der Widerspruch hier im Narzissmus nicht mehr wie in der Neurose zwischen Ich, bewusstem einerseits, und Es, unbewusstem andererseits situiert ist, sondern der Widerspruch wird hier ins Ich selbst zurückgenommen. Man kann sagen, das verleugnende Ich wird selbst ins Unbewusste gezogen. Deswegen ist auch im Narzissmus Ich und Bewusstsein nicht mehr deckungsgleich, konkurrent wie noch in der Neurose, sondern das Ich akquiriert immer mehr unbewusste Anteile. Typisch für den Narzissmus im späteren Instanzenmodell von Freud ist deswegen auch nicht mehr das Über-Ich, sondern das Ich-Ideal. Wie Freud sagt, das Ideal, das das Ich vor sich her projiziert. So dass man sagen kann, der Narzissmus ist nicht mehr charakterisiert durch das ödipale Verbot des Über-Ichs, sondern durch das präödipale Gebot des Ich-Ideals. Nämlich, du sollst in Klammern incestuös begehren. Darauf komme ich noch zu sprechen. Ökonomisch kann man sagen, dass mit dem Misslingen der Verdrängungsschranke natürlich auch der Triebaufschub misslingt, weshalb der Widerspruch, den Freud an der Neurose festmacht, nämlich zwischen Triebaufschub und ex post Triebbefriedigung, dass dieser Widerspruch im Narzissmus diffundiert. Man könnte eigentlich sagen, die libidinöse Substanz kann im Narzissmus nicht mehr aufgebaut werden, weshalb die narzisstische Depression auch zwischen den Extremen der totalen Hemmung und der totalen Enthemmung sich befindet. Entscheidend ist meiner Ansicht nach, dass Freud eben auch in dem Narzissmus-Konzept den grundsätzlichen Widerspruch festhält, und zwar in doppelter Weise: einmal der Widerspruch im Ich selbst zwischen Ich und Ich-Ideal, aber eben auch den Widerspruch zwischen Ich und Außenwelt. Ja, und ich habe ja schon vorausgeschickt, dass dieser Übergang vom Narzissmus als zentraler nosologischer Einheit, von der Neurose als zentraler nosologischer Einheit zum Narzissmus als zentraler nosologischer Einheit eigentlich so richtig durchschlagend wurde erst nach Freud, nämlich in der postfreudianischen Psychoanalyse. Mit postfreudianischer Psychoanalyse meine ich die Objektbeziehungstheorie, deren prominenteste Vertreterin Melanie Klein ist. Ich-Psychologie, zu nennen wäre Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud und Heinz Hartmann, und die Selbstpsychologie eines Heinz Kohut. Ich habe da auf dem Beiratstreffen etwas ausführlicher dazu gesagt. Ich kann das in dem Rahmen hier nicht machen, das haut zeitlich einfach nicht hin. Deswegen möchte ich mich hier mit kursorischen Andeutungen zufrieden geben. Man kann nämlich sagen, dass durch diese Abkehr von der Neurose hin zum Narzissmus, wie es diese postfreudianische Psychoanalyse betrieben hat, eigentlich auch die Grundkategorie von Freud verloren geht, nämlich die Kategorie des Widerspruchs oder die Kategorie des Konflikts. Man kann das, wenn man das terminologisch rekonstruieren will, eigentlich sagen, dass der Widerspruch oder der Konflikt als zentrale Kategorie durch den Übergang von der Neurose zum Narzissmus durch die Kategorie der Anerkennung substituiert wird. Das heißt, die Anerkennung ist jetzt auf einmal die zentrale Kategorie in dieser postfreudianischen Psychoanalyse. Und ich denke, dass über diese Kategorie der Anerkennung in der postfreudianischen Psychoanalyse ja ein Scharnier oder das Scharnier einer neuerlichen Identitätslogik gegeben ist. Denn diese postfreudianische Psychoanalyse in all ihren Varianten setzt das Ich sozusagen voraus. Im Sinne von der Objektbeziehungstheorie einer Melanie Klein wird ein präödipales Ich apostrophiert, das von Anfang an existiert. Im Falle der Ich-Psychologie wird eine triebunabhängige Entwicklung des Ichs behauptet. So dass man sagen kann, diese postfreudianische Psychoanalyse fällt eigentlich auf die präfreudianische Identitätslogik der deskriptiven Bewusstseinspsychologie zurück. Dieser neuerliche Positivismus der postfreudianischen Psychoanalyse mündet dann ab den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts in eine neue psychiatrische Psychologie oder in eine neue psychiatrische Theorie. Und zwar, auch das kam schon zur Sprache, diesem neuen DSM, ist glaube ich amerikanisch DSM, Klassifikationssystem. Was könnte man sagen eigentlich die Spitze des nosologischen Positivismus bis heute ist, und was aber allerdings auch nur entstehen konnte durch den identitätslogischen Drive, den die postfreudianische Psychoanalyse selbst gewonnen hat. Und dieses DSM-3-Klassifikationssystem gab der Psychiatrie weltweit nun eine neue Ordnung, und zwar eine neue Ordnung, die völlig atheoretisch ist. Also wirklich die Spitze des Positivismus. Denn dieses DSM-3-System bezieht überhaupt keine Position mehr zur Entstehung oder Konstitution psychischer Erkrankungen. Sodass man sagen kann, in der Sprache der deskriptiven Bewusstseinspsychologie, dieses DSM-3-System forciert, könnte man sagen, eine Nosologie ohne Heredität. Oder in der Freudschen Terminologie ausgedrückt, eine Nosologie ohne Ätiologie. Und dieser Positivismus ab den 1980er Jahren ist eben vermittelt mit dem Einzug des medikamentösen Paradigmas in der Psychiatrie. Auch das haben wir schon kurz angedeutet. Eben der Narzissmus oder überhaupt psychische Erkrankungen werden nicht mehr aus der Geschichte des Subjekts verstanden, sondern rein biochemisch, eben mit der berühmten Formulierung: depressiv ist, wer auf Antidepressiva reagiert. Man könnte das zuspitzen polemisch und könnte sagen, die deskriptive Bewusstseinspsychologie des 19. Jahrhunderts ist ab den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer deskriptiven Biochemie geworden. Nun, wie ist dieser theoretische Übergang bei Freud schon, aber auch in der postfreudianischen Psychoanalyse von der Neurose zum Narzissmus eigentlich zu erklären? Das ist ja erklärungsbedürftig, dass es hier einen Wechsel im Gegenstand gab. Und ich denke, es ist ganz entscheidend für eine wertabspaltungskritische Kritik durch Deutung festzuhalten, dass es tatsächlich einen Wandel gab auf der Ebene des psychischen Formprinzips. Man könnte sagen, es hat schon in den 60er, 70er, vor allem in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, einen Wandel vom, könnte man sagen, des psychischen Formprinzips stattgefunden. Das hängt aber auch damit, oder anders formuliert, dieser Positivismus, der Einzug erhalten hat über die postfreudianische Psychoanalyse und dieses DSM-3-System, dieser Positivismus ist nun nicht nur einfach als ein ideengeschichtlicher Wandel oder als ein Wandel auf der Ebene der Theoriebildung zu begreifen, sondern ich glaube, es ist ganz zentral hier festzuhalten, dass sich die Triebstruktur selbst verändert hat. Und ich werde versuchen auszuführen, inwiefern die Triebstruktur im Narzissmus selbst positivistisch geworden ist. Ich möchte diesen Positivismus der narzisstischen Triebstruktur an dem Unterschied zwischen dem neurotischen Symptom oder der, ja, dem neurotischen Symptom und der narzisstisch-depressiven Somatisierung kurz explizieren. Nehmen wir das neurotische Symptom, Witterfallgeschichte von Freud, das hysterische Erbrechen einer Patientin Freuds. Und Freud kommt zu dem Ausdruck, dieses Erbrechen, das Hysterische als Symptom, ist der Ausdruck eines Konflikts. Nämlich das Erbrechen symbolisiert den Widerspruch dieser Patientin, einerseits den Vater incestuös zu begehren, andererseits dieses Begehren zu verdrängen. Und das Symptom in Form des Erbrechens ist eben genau der Ausdruck dieser Widerspruchskonstellation. Sodass man sagen kann, das neurotische Symptom symbolisiert die Leidensgeschichte des Individuums. Oder im neurotischen Symptom wird die Leidensgeschichte des Individuums symbolisiert. Das verändert sich jetzt bei der narzisstisch-depressiven Somatisierung, wie man sie kennt in Form von Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Das sind so die häufigsten Symptome. Hier kann man sagen, dass die Somatisierung eigentlich ungebrochen oder nicht mehr symbolisch vermittelt erfolgt. In der Fachliteratur, der sogenannten Fachliteratur, spricht man deswegen von einer unmittelbaren Somatisierung. Das heißt, in der narzisstisch-depressiven Somatisierung drückt sich eben nicht mehr die Leidensgeschichte des Individuums aus, sondern diese Somatisierung erfolgt gleichsam nicht mehr symbolisch vermittelt, ungebrochen, geschichtslos, eben positivistisch, sodass man tatsächlich zuspitzen kann, die narzisstische Triebstruktur ist selbst positivistisch geworden. Ja, und dieser Übergang zum Narzissmus, eben nicht nur als ideengeschichtlicher Wandel, sondern auch als eine Veränderung der Triebstruktur, muss natürlich aus der Prozessualität des psychischen Formprinzips erklärt werden. Ich habe es nicht ganz kapiert. Das ist ein Beispiel Nackenschmerzen. Ja, okay. Na, also das habe ich versucht, mit dem Begriff der unmittelbaren Somatisierung festzumachen, dass die Literatur feststellt, die Somatisierungen, die es in der narzisstisch-depressiven im Charakter gibt, die sozusagen verweisen auf nichts mehr oder die sind nicht mehr abhängig von Konflikten oder nicht mehr abhängig von einer Leidensgeschichte des Individuums, sondern sie erfolgt unmittelbar im Sinne von, es gibt eigentlich gar keinen psychischen Anlass mehr für die Somatisierung, sondern sie stellt sich unvermittelt, nicht symbolisch sozusagen, sie trägt nichts mehr symbolisch aus, sondern es fehlt der symbolische Bezug in der Somatisierung, den es im neurotischen Symptom noch gegeben hat. Nicht, also Freud konnte sagen, anhand des neurotischen Symptoms konnte er aufdröseln, die Leidensgeschichte des Individuums, die in diesem Symptom aufgehoben ist, während man das bei der narzisstisch-depressiven Somatisierung in der Form gar nicht mehr machen kann, weil die Somatisierung unmittelbar erfolgt, ohne dass sie selbst noch ein Ausdruck einer Leidensgeschichte, eines Konflikts des Individuums ist. Man könnte sagen, in der narzisstisch-depressiven Somatisierung drückt sich gar nicht mehr die Geschichte des Individuums aus, wie sie sich noch im neurotischen Symptom ausdrückt. Eben unmittelbar nicht mehr bezogen zur Vergangenheit und der psychischen Genese des Subjekts. Und dieses unmittelbar nicht mehr bezogen auf die Vergangenheit, das meine ich sozusagen mit positivistischer Triebstruktur. Die Triebstruktur selbst kann nicht mehr symbolisch das eigene Leiden ausdrücken, sondern es erfolgt disparat, unmittelbar, gebrochen sozusagen. Wie hat man das rausgefunden? Also was waren da so... Wie ist man darauf gekommen, dass es jetzt so unmittelbar ist? Das hatten wir gestern auch in der Diskussion. Ich weiß nicht mehr, wie er es genannt hat. Diese Debatte, der Symptomwandel-Debatte, die hängt unter anderem damit zusammen. Dass man eben herausgefunden hat, sozusagen, es bilden sich neue Formen der Somatisierung, die nicht mehr deckungsgleich sind mit der neurotischen Konversion oder der neurotischen Übersetzung von psychischen Konflikten ins Körperliche. Woher hast du gekommen? Ich kenne die Vermutung, aber das ist nicht genau exakt. Ja, und diesen Übergang zum Narzissmus eben nicht nur, um das nochmal festzuhalten, ganz zentraler Punkt, nicht nur als ideengeschichtliche, geistesgeschichtliche Entwicklung, sondern auch als eine Veränderung der Triebstruktur selbst. Dieser Übergang kann natürlich nur erklärt werden, das wäre die These, mit der Metamorphose des psychischen Formprinzips. Man kann sagen, dass ab den 60er, 70er, vor allem dann ab den 80er Jahren, es einen Wechsel gab vom ödipalen Formprinzip zum präödipalen Formprinzip. Und dieses präödipale Formprinzip will ich jetzt analog zu dem, was ich über die Neurose gesagt habe, auch wieder an diesem psychischen Formprinzip, dem Begehren und den Identifikationen deutlich machen. Ich mache es wieder sehr schematisch, wieder an der androzentrisch-heterosexuellen Entwicklung. Auch im Narzissmus und im ödipalen Formprinzip richtet sich das Begehren des Kindes nun primär auf die Mutter. Die Mutter ist auch hier primäre Person des Begehrens und der Identifikation. Allerdings, und das unterscheidet das präödipale Formprinzip vom ödipalen Formprinzip, kann sich das sekundäre Begehren nicht mehr auf den Vater richten. Stichwort vaterlose Gesellschaft. Die Krise des Androzentrismus, die Krise der Männlichkeit bedeutet natürlich auch, dass der Vater hier nicht mehr symbolische Repräsentanz des Realitätsprinzips sein kann, dass er eigentlich sozusagen auch gar nicht mehr in diesem Formprinzip erscheint, sondern hier eine Leerstelle vorhanden ist. Das bedeutet aber natürlich auch, dass die Kastrationsdrohung ausbleibt, weil die Identifikation mit dem Vater nicht mehr geleistet werden kann. Man könnte sagen, auch ein entscheidender Punkt, das narzisstische Begehren nach dem Begehrtwerden ist grundsätzlich incestuös konstituiert. Ich denke, das Ohnmachtsgefühl, das wir jetzt schon öfter besprochen haben, des Narzissmus, das ist eine These erstmal nur, bin ich mir auch selber noch nicht ganz sicher, aber man könnte sagen, das Ohnmachtsgefühl des Narzissmus resultiert gerade daraus, dass der Narzissmus eingeklemmt ist zwischen einem incestuösen Trieb, der nicht mehr transzendiert werden kann durch ödipale Identifikation einerseits, während natürlich die Inzestschranke, auch wenn sie am Erodieren ist, dennoch aufrechterhalten wird. Und dieser unvermittelte Widerspruch zwischen incestuös konstituiertem Trieb und zwar erodierendem, aber dennoch vorhandenem Inzesttabu, ich denke, das wäre die psychogenetische Ableitung des Ohnmachtsgefühls im Narzissmus. Wie ist dieser narzisstische Sozialcharakter aus der Sicht der wertabspaltungskritischen Kritik durch Deutung nun einzuordnen? Ich denke auch, das ist naheliegend auf der Basis meiner bisherigen Ausführungen. Wir haben ja eine Desexualisierung auf allen Ebenen der Metapsychologie. Dynamisch, ich habe es gerade eben schon erwähnt, eine Desexualisierung, ein Abreiben des Triebes durch dieses Hin und Her changieren zwischen incestuöser Konstitution des Triebs und Inzesttabu. Da wird der Trieb gewissermaßen aufgerieben. Das incestuöse Begehren nach dem Begehrtwerden ist also der desexualisierte Trieb. Desexualisierung aber auch topisch oder topologisch begriffen. Ich komme auf die Unterscheidung zwischen Ich und Ich-Ideal zurück. Der Zustand des Ichs im Verhältnis zu seinem Ideal, das, wie Freud sagt, es vor sich her projiziert, diese Kluft kann von dem Narzisst oder der Narzisstin scheinbar nur geschlossen werden durch eine beständige Arbeit am eigenen Selbst. Wir sehen hier, auch solche soziologischen Kategorien wie die Arbeit am eigenen Selbst sind eigentlich psychoanalytisch zu fundieren. Nämlich um das Ideal zu erreichen, dass das Ich vor sich selbst herprojiziert, muss es beständig an sich arbeiten, um dieses Ideal erreichen zu können. Und diese beständige Arbeit am eigenen Selbst ist auch eine permanente Desexualisierung. Ökonomisch, die Diffusion von Triebaufschub und Triebabfuhr, das nicht mehr aufbauen können einer libidinösen Substanz, kommt natürlich auch einer Desexualisierung gleich. Sodass man sagen kann, die narzisstische Desexualisierung ist der kapitalistische Todestrieb des Zerfalls Subjekts gegen das Ich und gegen die Außenwelt. Oder der Narzissmus ist der vollendete Identitätszwang des Zerfallssubjekts auf der Ebene der Triebstruktur, weshalb, auch das haben wir schon angerissen, eben dieser Borderline-Charakter, eine spezifische Form des Narzissmus, ja oft auch mit Amokläufern in Verbindung gebracht wird. Es ist natürlich klar, das gehört eigentlich nicht mehr zur Darstellungsebene einer Kritik durch Deutung, ich möchte es ja noch andeuten, es ist natürlich klar, dass dieser Wandel des psychischen Formprinzips vermittelt ist mit der Metamorphose der gebrochenen Objektivität, nicht? Also Stichworte dritte industrielle Revolution, innere Schranke, aber auch Verwilderung des Patriarchats in der Postmoderne. Allerdings muss man, glaube ich, darauf insistieren, dass dieser Wandel eben auf der Ebene des psychischen Formprinzips begriffen werden muss, wie ich versucht habe, das darzustellen, und nicht, man kann es nicht einfach sozusagen aus der Objektivität ableiten, nicht? Man kann nicht sagen, objektiv hat sich was verändert und dann hat sich, leitet man daraus ab, dass sich auch der Sozialcharakter verändert hat, sondern man muss sozusagen das auf der Ebene des psychischen Formprinzips tatsächlich versuchen zu entwickeln. Ja, damit bin ich eigentlich schon bei dem letzten Aspekt meines Vortrags, nämlich der Kritik am Linksradikalismus. Wie hat sich der Linksradikalismus zu dieser Metamorphose hin zum präödipalen Formprinzip verhalten? Und auch da muss man erst nochmal ein paar Takte verlieren zur Geschichte der Linken seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Denn das war ja der Zeitpunkt, wo das revolutionäre Subjekt der Arbeiterbewegung historisch obsolet wurde. Nicht zum einen das Ende der sozialistischen Arbeiterklasse, das Aufgehen der Arbeiterklasse schon im Fordismus, aber auch dann in der Postmoderne in eine Mittelschichtsvergesellschaftung, aber auch das Ende der sozialistischen Nation. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war ja verbunden das Scheitern der nachholenden Modernisierung, so dass man sagen kann, die Linke befand sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in einem Zustand, der genannt werden könnte, kein revolutionäres Subjekt nirgends. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, dass der Kapitalismus der Fundamentalkrise nochmal eine viel tiefere Verinnerlichung der Subjektform erzwingt. Die vergleichsweise äußere Form der Anerkennung als Rechts- und Staatssubjekts, wie das die Arbeiterbewegung bis dato gemacht hat, reicht hier nicht mehr aus. Außerdem sind ja auch schon alle anerkannt als Rechts- und Staatssubjekt. Und da das mit dem revolutionären Subjekt so gut gelaufen ist, hat die Linke sich gedacht, wir intronisieren einfach ein neues revolutionäres Subjekt. Und zwar jetzt das revolutionäre Subjekt zur Anerkennung in die Zerfallsepoche des Kapitalismus. Soziologisch betrachtet, das mache ich nur ganz kurz, ist dieses neue revolutionäre Subjekt natürlich das zwangsindividualisierte Krisensubjekt der linken Mittelschicht. Aber dieses neue revolutionäre Subjekt hat auch eine sozialpsychologische Dimension. Denn die Anerkennung als Subjekt der Fundamentalkrise muss natürlich eigentlich einer Auslieferung an den Krisenkapitalismus mit Haut und Haaren gleichkommen. Oder man könnte auch sagen, eine Auslieferung an den Krisenkapitalismus bis in den Sexus hinein. Das letzte Anerkennungsparadigma der linken Mittelschicht ist die reelle Subsumption des Sexus unter die zerfallende Wertabspaltungsform. Weshalb das neue revolutionäre Subjekt auch der oder die Asexuelle ist, wäre meine These. Jeder sein eigener Asexueller, jede ihre eigene Asexuelle. Wahrscheinlich sind von euch nicht so viele in dem Diskurs drin über die Asexualität, wie er in gewissen Teilen der Linken geführt wird. Kann darauf auch jetzt nicht näher eingehen. Also Asexualität heißt natürlich die Abwesenheit sexueller Anziehung. Aber ich möchte doch ein paar Takte zu dem Thema sagen. Denn ich möchte die Asexualität, den Diskurs über die Asexualität in der Linken als ein Syndrom, ein sehr tiefgehendes Syndrom verstanden wissen. Zum einen, um Missverständnissen vorzubeugen. Es geht es natürlich in der Kritik der Asexualität nicht darum, eine richtige Sexualität zu proklamieren. Übrigens wäre das auch mit den epistemologischen Kategorien, die ich verwendet habe, gar nicht möglich. Denn wir alle leiden unter dem psychischen Formprinzip. Wir alle haben natürlich unsere narzisstischen und asexuellen Anteile, ohne damit aber auch einem abstrakten Egalitarismus das Wort zu reden. Aber das psychische Formprinzip ist natürlich dennoch für uns alle konstitutiv. Aber der Begriff der Asexualität verweist natürlich frappant auf die narzisstische Desexualisierung. Ich denke, dieser Zusammenhang ist unübersehbar. Und wie das mit dem revolutionären Subjekt an sich so ist, hat es immer auch ein Menschenrecht. Und deswegen hat auch dieses neue revolutionäre Subjekt der Asexualität ein eigenes Menschenrecht. Ich zitiere Derrida: Das Recht auf den Narzissmus muss rehabilitiert werden. Recht auf Narzissmus heißt nach dem, was ich bisher natürlich ausgeführt habe, auch das Recht auf die narzisstische Identität. Denn der Narzissmus ist ja der vollendete Identitätszwang auf der Ebene der Triebstruktur. Oder man könnte sagen, das narzisstische Menschenrecht basiert auf dem Recht auf die Unversehrtheit vor inhaltlicher Kritik. Weil natürlich eine inhaltliche Kritik vom narzisstischen Sozialcharakter auch als eine Kränkung empfunden wird. Ich möchte diese etwas abstrakten Ausführungen konkretisieren an einem Konflikt, den es in der Tübinger Linken gab, eine ganz verkommene Form des Linksradikalismus. Es gab da einen heftigen Disput, also ich möchte jetzt etwas konkretisieren, was es denn auf sich hat. was es auf sich hat mit diesem narzisstischen Menschenrecht oder wie das sozusagen dann konkret in Gruppenzusammenhängen erscheint. Es gab da einen heftigen Disput zwischen einer Gruppe, in der ich auch beteiligt bin, dem AK Linke Irrwege und der Restlinken in Tübingen, und zwar ob eine antizionistische Stellungnahme. Es war eine sehr heftige polemische Debatte mit allen Konsequenzen, die so eine Debatte hat. Und ich nannte eben in dieser Debatte die Verfasser dieses antizionistischen Textes als stalinistische Antisemiten, wobei versucht wurde, mir eine Retourkutsche zu geben. Ich wurde als neokonservativer Antideutscher dann bezeichnet. Die Debatte schlug aber nun solche Wellen, dass es tatsächlich ein Gesamttreffen innerhalb dieser Szene gab. Alle Gruppen haben sich zusammengefunden, um eben diese Debatte und diesen Konflikt zu beenden. Der Narzissmus hat es ja nicht so mit Konflikten. Und das Entscheidende, auf was ich hinaus will, ist nun, wie damit umgegangen wurde. Denn es wurde damals nicht gefragt, wer hat nun Recht. Also haben die einen Recht, wenn sie stalinistische Antisemitinnen sagen, haben die anderen Recht, wenn sie neokonservative Antideutsche sagen. Darum ging es gar nicht, sondern die Frage war eben einfach, wie kann man diese Auseinandersetzung beenden. Und das Ergebnis dieses ganzen Gruppentreffens, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, war, dass gesagt wurde, man darf in Zukunft in Debatten dieser linken Szene eine Gruppe nur noch nach ihrer Selbstbezeichnung benennen. Das heißt, ist sozusagen das Recht auf narzisstische Selbstdefinition, ja, ganz wichtig. Was natürlich die absurde Konsequenz zur Folge hatte, dass wenn die Kritik an einer Gruppe, die inhaltliche Kritik, in Diskrepanz zu deren Selbstbezeichnung trat, musste man die inhaltliche Kritik fallen lassen und sich natürlich auf diese narzisstische Selbstbezeichnung berufen, was die völlig absurde Konsequenz jetzt in meinem Fall gehabt hätte, dass eben sozusagen ich diese Antisemiten nur noch als Antisemiten hätte bezeichnen dürfen, nachdem ich sie vorher als Antisemitismuskritiker anerkannt habe, weil sie sind ja ihrem eigenen, ihrer narzisstischen Selbstbezeichnung nach, sind sie natürlich Antisemitismuskritiker. Ja? Was ich an diesem, ja, und was dann eben dazu geführt hat, könnte man ja sagen, dass mit diesem Recht auf die narzisstische Selbstbezeichnung eigentlich sich eine ganze Szene qua Vertrag ein Verbot der inhaltlichen Kritik auferlegt hat, weil man eben nur noch auf die narzisstische Selbstbezeichnung der anderen Gruppe verweisen kann. Und es ist mir ganz wichtig, auch den Begriff der Triebverleugnung in dieser Konnotation und in diesem Bedeutungszusammenhang zu verstehen, nämlich das Selbstauferlegen eines Verbots der Kritik. Auch das sind Konnotationen, die im Begriff der Triebverleugnung vorhanden sind. Ja, und mit dieser Unfähigkeit, Kritikunfähigkeit und dem narzisstischen Recht auf die eigene Selbstbezeichnung innerhalb des Linksradikalismus komme ich schon zur Ausgangsfrage zurück, mit der ich meinen Vortrag eröffnet habe, nämlich wie lässt sich die linke Aversion gegen die radikale Krisentheorie durch eine wertabspaltungskritische Kritikdurchdeutung begründen. Hat natürlich was mit dem narzisstischen Sozialcharakter zu tun, weil dem sind ganz eindeutig sozial-psychologische Barrieren gegenüber der radikalen Krisentheorie immanent. Und diese sozial-psychologischen Barrieren, da möchte ich nun drei Aspekte nennen. Die erste Barriere, die Anerkennungssucht. Ein typisches Symptom der narzisstischen Depression ist ja die Sucht, und Sucht ist nichts anderes als ein gesteigertes Anerkennungs- oder Abhängigkeitsbedürfnis. Eben das Begehren nach dem Begehrtwerden, das sich abhängig macht von der Anerkennung von außen. Deshalb eben auch die Gruppendynamik im Linksradikalismus eines Anerkennungszwangs aller von allem. Und ich denke, es ist ganz wichtig auch für uns, für unsere weitere Theoriebildung, uns auch dessen bewusst zu sein, dass die radikale Krisentheorie nie in einem derartigen Kontext der Anerkennungssucht entstanden wäre. Es ist für uns konstitutiv die Distanz zum akademischen Betrieb. Es ist für uns konstitutiv die Distanz zur linken Szene. Und sie wird es auch weiterhin konstitutiv sein. Und das Problem ist natürlich, dass die narzisstische Anerkennungssucht mit einer solchen Distanz überhaupt gar nichts anzufangen weiß. Also die Distanz zur linken Szene, die Distanz auch zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, auf der die Krisentheorie eigentlich erst entsprungen ist, diese Distanz ist ein großes Problem für den narzisstischen Sozialcharakter und seine Anerkennungssucht. Zweite Barriere, die Verleugnung der Objektivität. Die narzisstische Rückwendung der Objektlibido aufs Ich verliert natürlich den Gegenstandsbezug und den Realitätsbezug, weil es ja eine Rückwendung der Objektlibido aufs Ich ist. Und es ist ja tatsächlich so, keineswegs zufällig, dass in dem Moment, wo der narzisstische Sozialcharakter aufgekommen ist, eben die Postmoderne, auch die erkenntnistheoretische Philosophie dieser Postmoderne den Objektbezug oder die Objektivität leugnet. Das ist ja wesentlich für die poststrukturalistische Theoriebildung. Wenn es aber die fetischistische Objektivität gar nicht geben soll, weil sie dekonstruiert werden kann, dann kann natürlich auch diese Objektivität erst recht nicht in eine Krise kommen. Auch da wieder eine Barriere der Verleugnung der Objektivität gegenüber der Krisentheorie. Dritte Barriere, die Verleugnung von Ohnmacht. Die narzisstische Größenwahn, auch das kam zur Sprache schon des Öfteren, ist das Produkt der Verleugnung einer grundsätzlichen Ohnmacht, weshalb eben auch die Ohnmachtsposition die unerträglichste Position für den Narzisst oder die Narzisstin ist. Was nun die radikale Krisentheorie und die Wertabspaltungskritik im Allgemeinen anbelangt, muss man natürlich sagen, dass wir uns auch mit unserer Theoriebildung in einer ganz klaren Ohnmachtsposition befinden. Nämlich einerseits die Feststellung, dass die fetischistische Objektivität in die Krise geraten ist und es hier sozusagen kein neues Akkumulationsmodell mehr gibt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nirgendwo eine Bewegung, die auch nur ansatzweise die Verhältnisse zu überwinden, sich anstrengt. Ich denke, dieser Widerspruch ist eine unheimliche Ohnmachtsposition. Und ich denke, das ist jetzt gerade nicht sozusagen das Terrain, auf dem sich ein Narzisst oder eine Narzisstin unbedingt wohlfühlen wird. Um das auch nochmal kurz zusammenzufassen, nicht? Also die sozialpsychologische Barrieren gegen die radikale Krisentheorie, Anerkennungssucht, verleugnende Objektivität, verleugnende Ohnmacht. All das ist natürlich kein fruchtbarer Boden für unsere radikale Krisentheorie, und ich denke, das müssen wir als Status quo zur Kenntnis nehmen. Das können wir auch nicht durch Vermittlungsversuche oder durch psychologistische Tricks lösen, das Problem. Das müssen wir als Status quo anerkennen und akzeptieren. Und insofern, denke ich, kann für uns nur gelten, auch in Zukunft, uns gegenüber all diesen Tendenzen auch in der Linken das Moment der Widerständigkeit zu bewahren, weiterhin hartnäckig die verschiedenen Ebenen der konkreten Totalität inhaltlich zu erschließen und voranzutreiben. Und ich denke, eine wertabspaltungskritische Kritik durch Deutung wird der nächste Schritt für unsere Theoriebildung in dieser Hinsicht sein. Natürlich jetzt ein negativer Ausblick, ne, für die Zukunft unserer Theoriebildung, nicht so rosig. Aber eine gute Seite hat das Ganze dann doch, muss man sagen, denn die narzisstische Gruppendynamik im Linksradikalismus ist auf Dauer nicht durchzuhalten. Die Leute krepieren psychisch irgendwann in diesen Kontexten. Bleibt einfach nur zu hoffen, dass der Prozess möglichst schnell geht, damit diese Szene unserer radikalen Krisentheorie und einer radikalen Gesellschaftskritik nicht mehr im Weg stehen kann. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, Daniel, auch von meiner Seite herzlichen Dank für den erhellenden Vortrag. Ich wollte eigentlich was Positives, was Optimistisches sagen, aber vielleicht findet jemand das Optimistische in meiner Schlussbemerkung oder Nachbemerkung, besser gesagt. Es wird für uns in den unseren Diskussionszusammenhängen, in den Lesekreisen etc. nicht ganz einfach in der Diskussion über diese Psychoanalyse im Verhältnis zur Totalität, so wie du es versucht hast darzustellen, dein Niveau zu halten. Deswegen sage ich mal, nützt jetzt bitte die Gelegenheit, den Dani so zu löchern oder auszufragen und zu diskutieren, dass wir die Grundlage nochmal ein bisschen verbreitern für unsere weitere Diskussion. Denn ich halte den Vortrag, den du uns jetzt vorgetragen hast, und die Basis, den Basisbegriff, also die Dynamik des psychischen Formprinzips, vielleicht mal so ganz kurz zusammengefasst, für einen der wichtigsten Hinweise, wie das funktionieren kann, dass wir aus dieser Objektivität oder der Kritik durch Darstellung jetzt einen Schritt weiterkommen, um weiterhin erklären zu können, warum sich derzeit im Linksradikalismus, in der Gesellschaftskritik so wenig tut. Und wir haben immer gesagt, die verleugnen oder die wollen halt nicht mit der Krisentheorie was zu tun haben. Aber dann war zu Ende. Ne? Mhm. Und jetzt hast du uns die Gelegenheit gegeben, da die Tür aufzumachen, um einen Schritt weiterzugehen. Also, bitte, 1, 2, 3. Ich hoffe, dass ich niemanden übersehe, weil wenn es so weitergeht, dann weiß ich vielleicht nicht mehr. Erstmal vielen Dank für den Vortrag, denn ich sehr toll fand, auch die Form des Vortrags war exzellent. Mir fällt ja nur eine Sache ein, die vielleicht in alten Musik oder Anmerkung, also der Begriff der Resilienz. Also die bürgerliche Psychologie fragt sich natürlich, warum bestimmte Menschen widerständig sind, warum das nicht so ist. Da gibt es einen interessanten Vortrag, den kann man sich im Web anschauen. Medico International in Frankfurt hat mal vor einiger Zeit in Frankfurt eine Veranstaltung gehabt und da war ein Sozialpsychologe, der jetzt in Israel ist und in Frankfurt ausgebildet wurde. Willst du ein bisschen lauter reden? Ich glaube, das stimmt. Er hatte diesen Begriff der Resilienz erklärt, auch die Entstehungsgeschichte der israelischen Hintergrund. Die im Prinzip auch das Widerstand, warum bestimmte Menschen also es schaffen, trotz verschiedener Umstände trotzdem im Prinzip stabil zu bleiben. Und wie dieser Begriff dann durch eine lange Geschichte umgeformt wurde, und zwar umgeformt wurde, wie also das Militär zum Beispiel oder bestimmte Institutionen in Israel, wie die widerständig sein können. Also diese Resilienzbegriff ist im Prinzip liberalistisch sind kapitalistisch umgedeutet worden, also fruchtbar zu machen. Insofern ist sozusagen, wo du das abgeschlossen hattest mit dem Begriff der Widerständigkeit, selbst das wird hintertrieben. Ja. Wie heißt denn der? Schaut im Web, ich habe mir das nicht gesagt, schaut im Web nach. Medico International und Resilienz im Vortrag und dann kann man sich das im Web anschauen. Ja, also völlig recht, ne? Auch so ein Begriff wie die Widerständigkeit kann da verhunzt werden und für seltsame Dinge benutzt werden. Ich denke halt nur die Frage sozusagen auch, wie erhalten wir uns eine Widerständigkeit, wenn man das so mal formuliert. Das sind halt Dinge, die man nicht irgendwie psychologistisch herbeiführen kann oder wo man nicht jetzt anfangen kann zu versuchen auf einer psychologischen Ebene, lasst uns gemeinsam widerständig werden oder sowas, ne? Also das ist eben, das kann, glaube ich, nicht gehen, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand deinen Vortrag hervorragend, aber ich finde die psychoanalytische Erklärung der Frage, warum die Linke den Begriff der finalen Schranke ablehnt, so wie ihn ablehnt, fand ich persönlich nicht überzeugend, also diese Ablehnung der Krise, die Ablehnung der finalen Schranke, ist ja nicht nur etwas, was die Linke durchzieht, sondern das durchzieht ja die gesamte Gesellschaft. Klar. Ja, das ist ja, klar. Und dass damit, sag ich mal, dieser Begriff der finalen Krise, diese drei Barrieren, die du angesprochen hast, also Anerkennungssucht, ne? Also der Wunsch nach Anerkennung und die Verleugnung der objektiven Realität, die Ohnmacht, das ist ja schon etwas, das geht natürlich mit unserem Begriff der Krise einher. Ne? Wir haben natürlich kein Alternativmodell, von daher muss man da erstmal die Hosen runterlassen bei uns und sagen, ja, wir haben da nichts anderes. Mhm. Und für mich war eigentlich immer ausschlaggebend zur Erklärung dieses Abwehrprozesses, dieser Abwehr des Krisenbegriffes, dass sich das eigentlich letztendlich historisch erklären lässt aus der Geschichte des Sozialismus oder der Arbeiterbewegung selbst, nämlich dass mehrmals in der Geschichte der Arbeiterbewegung und des Marxismus mehrmals bereits geweissagt wurde, ja, der Kapitalismus bricht jetzt zusammen, sobald es zu einer krisenhaften Phänomen, zu Konjunkturkrisen des Kapitalismus kam. Mhm. Und dass jedes Mal sozusagen die Linke enttäuscht wurde oder überhaupt die Kapitalismus-Apologeten dann jedes Mal so ein Lachen ausgebrochen sind, wenn die Krise vorbei ist, ja, ihr habt schon wieder Unrecht gehabt. Ne? Mhm. Und dass dann, ich denke mal, dass der Grund eher darin liegt, dass der Grund für diesen Abwehrreflex eher darin zu suchen ist, dass viele Linke oder der Großteil der Linken sich nicht nochmal in die Nesseln setzen möchte. So nach dem Motto, ja, wir sind ja so verarscht worden hier vom Kapitalismus, ne? Also nochmal nochmal möchten wir jetzt nicht irgendwie hier, nochmal möchten wir hier nicht irgendwie unser hier durch den Kakao gezogen werden, ne? Und dass man dann da deshalb auch diesen Krisenprozess so vehement abwehrt, ne? Und sagt, also egal, dann leugnen wir es lieber bis zum Ende sozusagen, ne? Bevor wir dann noch einmal da sozusagen auf den Hintern landen. Ne? Ich glaube, das sozusagen, also widerspricht sich gar nicht. Du sagst diese historische Erklärung und man will sich nicht mehr in die Nesseln setzen, das würde ich absolut unterschreiben. Nur ist mir schon wichtig, erstens die Frage offensiv zu formulieren, warum ist diese Abwehr gegen die Krisentheorie vorhanden, gerade auch im Linksradikalismus? Und zweitens, der wichtigere Punkt, ich glaube schon, dass es mit einem Sozialcharakter auch vermittelt ist. Weil man könnte sagen, der Sozialcharakter im 19. Jahrhundert war für eine Krisentheorie oder wäre für eine Krisentheorie in der Tat viel zugänglicher als der narzisstische Sozialcharakter. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil eben diese Verleugnung der Objektivität, nicht, die ja dann auch tatsächlich in der postmodernen Philosophie Einzug erhalten hat durch den Poststrukturalismus, die Verleugnung der Objektivität, wenn das sozusagen schon epistemologischer Zugang zur Welt ist, ist natürlich der Schritt hin zu einer Krise auf der Ebene der Objektivität, die es gar nicht geben soll, natürlich der Schritt nochmal viel weiter, okay, als wie im 19. Jahrhundert, wo man zumindest noch eine Objektivität hatte, nicht, und das nicht geleugnet hat. Also insofern glaube ich schon, dass die sozialpsychologische Dimension der Abwehr der radikalen Krisentheorie zu benennen ist, offensiv zu benennen ist und damit auch umzugehen. Was aber in der Tat nicht heißt, dass dadurch die Erklärungen, die du gebracht hast, obsolet werden. Ja. Ich glaube, die widersprechen sich nicht. Ja. Franz Josef, dann Roswitha und dann du. Norma meldet sich da auch. Norma. Also Roswitha. Nee. So habe ich das übersehen. Naja, gut. Also ich bin natürlich immer nicht was anderes. Aber wenn dir was einfällt, meldest du dich. Also dann bist du auch du. Also erst der Franz Josef, dann du und dann. dann auch machen kann. So. Also ich fand dein Referat auch ausgezeichnet. Ich würde gerne nochmal einen Faden aufnehmen. Freud hat einmal den Traum, den Königsweg zum Unbewussten genannt. Kannst du das jetzt aus dem Stand, ich weiß, du bist wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet, aber so aus dem Stand nochmal mit dem psychischen Formprinzip vermitteln? Also das, was Freud gesagt hat. Ist konkret in Bezug auf den Traum? Oder? Als Königsweg zum Unbewussten, also da ist natürlich auch dann der Begriff des Unbewussten etwas auseinander zu fallen. Also prinzipiell hat das insofern was mit dem psychischen Formprinzip zu tun, dass diese Abspaltung des Unbewussten vom Bewussten natürlich durch dieses psychische Formprinzip gegeben ist. Ne? Das habe ich ja versucht zu entwickeln. Also das Unbewusste ist natürlich ein Resultat dieses psychischen Formprinzips. Was die Via Regia zum Unbewussten den Traum betrifft, das ist natürlich also eher eine individualpsychologische Sache, die dann eher auch therapeutisch aufgegriffen wird. Und das wäre jetzt nicht meine Ebene sozusagen. Ne? Aber mit dem muss man sich auch auseinandersetzen. Was ich aber noch spannend als Ergänzung finde, ist, dass ja eigentlich der Narzissmus sozusagen bis zu einem gewissen Grad ja auch den Traum eliminiert. Also es gibt mittlerweile, ich habe das mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, gibt ja mittlerweile so, ich weiß nicht, irgendwelche technologischen Hilfsmittel zum Einschlafen, technologische Hilfsmittel auch, seine eigenen Träume zu manipulieren. Das ist etwas, was offensichtlich sozusagen gang und gäbe ist. Also dass Menschen sozusagen auch ihr eigenes Unbewusstes gar nicht mehr Unbewusstes sein lassen können, sondern sozusagen schon anfangen, an ihrem Unbewussten gewissermaßen herumzudoktern. Das hat dann oft damit zu tun, natürlich auch, dass Träume sozusagen einfach schreckliche Träume sind und man dann therapeutisch sagt, wir müssen sozusagen diese schrecklichen Träume, damit müssen wir umgehen, die müssen wir verändern und deswegen versuchen wir, dich dahin zu führen, dass du deine Träume sozusagen manipulieren und in Bahnen gewissermaßen lenken kann kannst. Kannst du vornehmen, etwas Bestimmtes zu träumen. Genau. Luzides Träumen. Genau, luzides Träumen. Und das ist ja sozusagen auch schon wieder eigentlich eine Form der Verleugnung des Unbewussten, weil die Vorstellung, man könnte das Unbewusste so manipulieren oder das Unbewusste so formen, dass man Träume verändern kann, ist ja schon eine narzisstische Fantasie, die auf der Leugnung des Unbewussten irgendwie aufbaut. Ne? Das wird die Schnittstelle mit dem Unbewussten und den Träumen. Ja, aber war die Frage für dich? Frage so, ist beantwortet. Okay. Genau, ich wollte dich fragen, bei dieser Anerkennung, ob es auch damit zu tun hat mit der Identitätslogik und genau, so zusammen. Absolut, absolut. Versucht es stark zu machen, absolut. Man müsste vielleicht auch, was sozusagen diese Psychodynamik des Narzissmus betrifft, eine gewisse Dialektik hier mitdenken, nämlich dass einerseits der Narzissmus tatsächlich die Versteinerung der Rückwendung aufs Ich ist, keine Objektwelt mehr kennt, auf der anderen Seite aber tatsächlich auch gleichzeitig sich von dieser Objektwelt abhängig macht, eben in der Anerkennungssucht. Und absolut, das würde ich genauso unterstreichen, die Anerkennungssucht des Narzissmus ist Ausdruck einer Identitätslogik auf der Ebene der Triebstruktur. Man könnte sagen, der Narzissmus ist im Vergleich zur Neurose auf der Ebene der Triebstruktur ein zugespitzter Identitätszwang. Ein bisschen dran. Du sagst in einem Nebensatz, die Arbeiterklasse seit der Wende gäbe es nicht mehr. Also Kapitalismus ohne Arbeiterklasse kann ich mir nicht vorstellen. Das will meinen. Und dann zu dem Ende des Kapitalismus. Auch das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir zwar Widersprüche vorstellen, die also unterschiedliche Verlaufsformen haben und zu neuen Qualitäten führen, aber ein Ende, das ist kein Begriff, mit dem ich umgehen kann, in diesem Zusammenhang. Das geht in irgendeiner Form weiter. Entweder fallen wir rum oder wir können nicht mehr atmen, weil uns der Sauerstoff genommen worden ist durch die Klimaverschmutzung. Aber ein Ende kann ich mir so nicht vorstellen. Und deswegen denke ich auch, sind viele Linke nicht bereit, der Krisentheorie zu folgen. Wie du auch nicht. Also die Frage wäre natürlich, an was suchst du hier, wenn man das sozusagen ein bisschen polemisch. Aber lass mich doch mal bitte. Also ich denke schon, ich möchte da inhaltlich darauf antworten, ich denke doch schon, dass man sagen kann, also eine Arbeiterklasse in dem Sinne gibt es nicht mehr, wenn man sich anschaut, wie sozusagen sich auch die Gesellschaft noch, wie es im 19. Jahrhundert war, verändert hat im Vergleich zu heute. Es ist doch schon so, dass es eine Zwangsindividualisierung gibt, eine Mittelschichtsvergesellschaftung, wo du den typischen Arbeiter im Sinne von Freud als doppelt freier Lohnarbeiter dass du das sozusagen ja tatsächlich nicht mehr findest. Insofern, oder anders, deine Begründungsnotwendigkeit würde ich daran sehen, wo würdest du die Arbeiterklasse denn noch ausmachen wollen? Zum einen? Das sind die Menschen, die nicht über eigene Produktionsmittel verfügen, um ihr Leben zu produzieren. Darf ich als Versammlungsleiter mal eingreifen? Ich wäre jetzt so stark interessiert an einer Auseinandersetzung mit dem Referat vom Dani, dass ich darum bitte, die Diskussion über die Arbeiterklasse, ja, nein und im Verschwinden oder nicht, dann beim Mittagessen vielleicht mit ihm oder untereinander zu halten, weil sonst müssten wir uns die Zensur-Themaverfehlung verpassen. Ne? Seid ihr einverstanden oder ist das jetzt zu übergriffig? Ja, okay. Du bist dann und dann Roswitha. Zur Deutung des Widerstands der Linken gegen Krisentheorie und radikale Kapitalismuskritik und Psychoanalyse. Was muss denn ein Mensch im Prinzip sagen, wenn er sagt, diese Gesellschaft ist kaputt? Ja? Da er Teil dieser Gesellschaft ist, auch zu denen gehört, diese reproduzieren, muss er eigentlich dann auch sagen, ich bin eigentlich auch ziemlich kaputt. Mhm. Ja? Das will keiner. Ja? Gerade in der bürgerlichen Epoche ist Fortschritt groß, Wachstum und solche Sachen sind die Leitbilder. Die bisherige Lösung war, ja, das ist zwar alles schlimm, aber gute Menschen werden das ändern. Und diese guten Menschen sind wir. Ja? Hm. So hat die Linke bisher dieses Problem umgangen. Hm. Und wenn sie jetzt nicht mehr an die Kritik ran will, nähert sie sich möglicherweise der Erkenntnis an, dass das alles ziemlich kaputt ist. Und sie schreckt eigentlich nur noch vor der Erkenntnis zurück, zu sagen, auch wir sind ziemlich kaputt. Ja? Also das kann durchaus dialektisch umschlagen, ja, in die andere Richtung. Ne? Ja, ob weiß ich nicht, ob das so umschlagen kann, aber was ich also in der Tat aus deinem Kommentar mitnehmen würde, ist, also das, was ich auch versucht habe, hier zu pointieren, ist tatsächlich, dass es ein unheimliches Widerspruchsverhältnis gibt, tatsächlich zwischen der radikalen Krisentheorie und den sozialpsychologischen Voraussetzungen, für die sozusagen die radikale Krisentheorie das allerletzte ist, was zu denken wäre. Und ich glaube, dieser Widerspruch, der wird uns noch weiter begleiten und wir dürfen nicht an diesem Widerstand, an diesem Widerspruch zerbrechen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass auch der sozialpsychologische Boden für die radikale Krisentheorie denkbar ungünstig ist. Und das müssen wir durchkämpfen und durchstehen gewissermaßen, nicht? Ja, da nützt eben halt auch nichts, wie das die Linke gesagt hat, wir sind gute Menschen und wir überwinden das Ganze dann. Das können wir natürlich nicht machen, weil das dann wieder eben die psychologistische Schiene wäre. Also das Plädoyer dafür, diesen Widerspruch auszuhalten, ohne jetzt sozusagen auf einer psychologischen Ebene Tricks oder Taktiken anzuwenden, wie wir dann doch zu radikalen KrisentheoretikerInnen werden können. Ja. Aber irgendwie sind wir doch die Guten. Es ist doch aus Wüter was eingefallen. Mir ist viel eingefallen. Ich muss jetzt das erste Mal irgendwie ausbrennen, was ich überhaupt sage. Also ich knüpfe jetzt einfach mal an das an, was du gesagt hast, Daniel. Mhm. Da ist mir der Žižek und diese neue Richtung, so Badiou und Žižek und sowas, da halt eingefallen. Und der verbindet nun auch irgendwo so die Ansicht, dass man eben widerständig sein soll. Ne? Kommt dann aber, da denkt man immer dran, dass der jetzt mit dem Fetisch kommt, ne? So als Hintergrund oder als Begründung. Und dann kommt der aber mit Treue und Glauben. Also irgendwie, und das ist ein bisschen so ein Problem, hat ja jetzt Daniel, dass man dann irgendwie da auch so mit Ethik und so was dann auch kommen könnte. Und was ich könnte. Und was, also ich finde das alles richtig, was du gesagt hast. Ich wollte es jetzt bloß einmal noch ergänzen. dass ich schon auch glaube, das ist einerseits tatsächlich irgendwie erledigt sich das Ganze nicht automatisch, also dieses Rauskommen aus dem Kapitalismus beziehungsweise aus diesem Wüstenland, das der Kapitalismus hat hinterlassen. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, dürfen wir aber auch nicht so größenwahnsinnig sein, irgendwie so jetzt als WertabspaltungskritikerInnen, dass wir denken, es liegt jetzt alles bloß an uns. Mhm. Also irgendwie, verstehst du, so einen voluntaristischen Zungenschlag, der da kommen könnte, sondern also es müssen schon auch irgendwelche Bedingungen da, weil das wäre selber Narzisst. Mhm. Also zu denken, man muss jetzt da dann irgendwie alles beherrschen oder so. Mhm. Also man muss einfach auch sehen, es hängt ab, wir können was machen, ja, aber es hängt nicht von uns ab. Und der Widerspruch ist auszuhalten, ne? Ja, ja, genau. Ja. Also es knüpft ja ein bisschen an, auch an das, was vorher gesagt wurde, dass dieses Widerständigkeit in was umkippen kann. Ja. Das nehme ich zur Kenntnis. Ich sehe nicht die Gefahr, dass das jetzt hier der Fall sein könnte. Ja, aber man muss es gut sehen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja. Ich wollte noch mal nachfragen nach diesen Selbstpsychologien, weil es gestern einen kurzen Abtausch zwischen dir und Lutz gab. Hm. Ich bin sicher, wenn du Lutz an der Stelle richtig verstanden hast, als er davon sprach, dass das Selbst irgendwas, die Arbeitskraft sozusagen in der Psyche ist. Hm. Also es kommt ja ungefähr in den 70ern auf, zusammen mit dem Konsumismus und mit der beginnenden Subjektivierung von der Arbeit, dass es diese komische Beziehung zwischen Ich und Selbst gibt, dass man sich ständig selbst produzieren muss als anerkennungsfähiges, liebenswertes Subjekt und als Arbeitskraft, die noch irgendwie gebraucht wird. Man drückt ganz viel aus mit dem, was man jetzt konsumiert, verhält man sich nicht instrumentell zu, auch mit dem, was man arbeitet. Und im Zuge dessen kommen diese Selbstpsychologien auf. Und vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, was dann der Konflikt mit Lutz gestern war. Du hast ihn auch verstanden. Da hat das ein bisschen reduziert auf Arbeitskraft. Natürlich noch andere Dimensionen. Ja, absolut. Ich denke, also das, was du beschrieben hast, wie diese Selbstpsychologie aufkam, ist sozusagen der soziologische Rahmen, in dem, oder, ja, danke, ja. Der soziologische Rahmen, den du aufgemacht hast mit das Selbst wird zum Selbst des eigenen Arbeitskraftbehälter und so weiter und so fort. Ich würde das halt, aber dieses Aufkommen der Selbstpsychologie jetzt sozusagen nicht aus dieser Wandlung der Arbeitskraft und so auf der Ebene erklären wollen, sondern ich würde halt versuchen, das in der historischen Prozessualität dieser psychischen Formbestimmtheit darzulegen. Und zwar kann man sagen, ist die Selbstpsychologie, die in den 60er Jahren von Heinz Kohut entstanden ist, könnte man sagen, eine narzisstische Narzissmustheorie, wenn man das paradox ausdrücken wollen würde. Das zeigt sich auf vielen Ebenen, der Triebbegriff geht bei ihm völlig verloren. Die Affekte gegen Freud als den kühlen, mechanistischen Theoretiker sind da ganz stark ausgeprägt. Und ich würde dieses Aufkommen der Selbstpsychologie eben mit der Entstehung eines narzisstischen Sozialcharakters in Verbindung bringen und weniger über diese soziologische Beschreibung, die du und auch der Lutz angebracht habt, so mit diesem, das Selbst ist der Arbeitskraftbehälter und sowas, sondern mir wäre die psychoanalytische Ebene wichtiger. Und es ist kein Zufall, dass dieser Revisionismus und die völlige Ableugnung des Triebbegriffs ja bei dem Code in einer viel krasseren Form noch ausgeprägt ist als bei der Objektbeziehungstheorie oder der Ich-Psychologie. Das heißt auch, dass dieser Triebbegriff so radikal von Kohut eigentlich geleugnet wird, wie das die postfreudianische Psychoanalyse sich nie getraut hätte. Das hat etwas zu tun damit, dass überhaupt der narzisstische Sozialcharakter entstanden ist, weil die Verleugnung oder die Ableugnung, dass es Triebe gibt in der Selbstpsychologie von Heinz Kohut, ist ja selbst eine narzisstische Fantasie. Wenn er zum Beispiel auch ein Selbst voraussetzt, der Kohut, ein einheitliches Selbst, ich glaube, er nimmt sogar den Begriff des Kernselbst, wird damit die Kategorie des Konflikts und des Widerspruchs eliminiert. Auch das ist eine narzisstische Fantasie, dass es keine Konflikte in der Entwicklung des Ichs gibt. Was ich damit nur sagen will, ist, dass sozusagen dadurch, dass der Narzissmus zum Sozialcharakter geworden ist, natürlich auch die Therapeuten und Therapeutinnen eine narzisstische Triebstruktur entwickelt haben, was sich eben dann auch auf der Ebene der Theoriebildung, insbesondere bei dem Heinz Kohut, dann niederschlägt, dass er die zentralen Elemente der freudschen Psychoanalyse verwirft, nämlich Triebhaftigkeit und Konflikthaftigkeit und Widersprüchlichkeit. Und das war die Differenz auch zu den Bezeichnungen. ja, ich möchte noch einen anderen Aspekt einbringen. Beziehe mich da auf diesen Begriff der Nosologie. Der hat mich also stark erinnert an einen moderneren Begriff, den es in diesem Zusammenhang gibt, den Begriff Labeling. Der meint also, oder das läuft darauf hinaus, das Labeling, dass man dem Ding und dem Kind einen Namen gibt und dann glaubt, man hat es im Griff. Das sind also ist ein Ausdruck von magischem Denken auch noch, das in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Und das führt mich dann noch dazu, dass es ja nicht nur, aber vor allen Dingen in der im Bereich der Psychiatrie und Psychologie die Problematik gibt des Abgrenzens überhaupt von Krankheit und Gesundheit. Mhm. Das ist ja auch im somatischen Bereich der Fall, aber also ganz krass ist es bei der Psychologie, Psychiatrie. Was heißt das überhaupt? Jemand ist krank. Vor allen Dingen, was heißt das im Zusammenhang mit einer kranken Gesellschaft? Ja. Wer ist in einer kranken Gesellschaft krank? Ist da nicht eigentlich vielleicht sogar der Gesunde krank, dass er diese Gesellschaft ohne psychische Symptomatiken aushält? Und also das ganze Gebiet ist also sehr problematisch. Also ich denke, mit der Psychoanalyse oder überhaupt mit diesem, wir bewegen uns da auch sehr dünnen Eis. Das tun wir, ja. Wenn ich einen Aspekt aufgreife darf von dem, was du gesagt hast, in der Tat ist es so, dass mit dem Begriff des psychischen Formprinzips natürlich das Verhältnis von Krankheit und Gesundheit eine ganz andere Wendung nimmt, ne? Weil man dann nicht mehr individualpsychologisch einfach sagen kann, da ist der Gesunde und da ist der Kranke, sondern das sind ja alles Triebstrukturen, die durch dasselbe Formprinzip hindurchgegangen sind. Insofern glaube ich tatsächlich, dass so der Übergang von Krankheit und Gesundheit dieser Kategorien mit dem Begriff der psychischen Form vielleicht noch deutlicher gemacht werden kann, als bei Freud selbst mit seiner individualpsychologischen Herangehensweise an das Problem. Ich habe noch eine Frage. Ja. Angesichts seiner Bildkonstruktion, die objektivierte fetischistische Strukturen produziert, wo taucht er da auf? Ist da die praktisches Kapital überziehende Klammer dieser ganzen Ausformung sozusagen? Sowohl einerseits der Ödipal als auch der Prä-Ödipal, oder wo ist das verortet hier sozusagen? Was genau ist das? Fetisch. Ah, der Fetischbegriff. Das ist der Psyche des Denkens und der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wo ist die dafür alles? Ist die Ober, die sozusagen übergreifende Klammer? Oder die ja auch mal die ursprüngliche, vielleicht sogar einfach die Interpretation ist eigentlich halt die, das so zu sehen, dass der Fetisch quasi auch was Identitätsschiffes ist, ne? Und das hermetisch ist auch, ne? Das sozusagen erst dann besprochen werden kann. Wenn die Objektivierten sozusagen beschissen, also in die Krise gerade erodiert. Ja. Wo ist da der Zusammenhang? Ja, also ich denke, man könnte das sozusagen begrifflich sicher auch anhand des Fetischbegriffs entwickeln. Was hat Fetisch im Sinne, wie du beschrieben hast, objektive gesellschaftliche Konstitution, was hat er zu tun mit dem psychoanalytischen Begriff des Fetischs? Ne? Da könnte man Marx und Freud tatsächlich über die Kategorie des Fetisches klammern. Nur, was ich da halt für ein Problem habe, ist so prinzipiell, dass der Begriff des Fetischismus für mich eigentlich erstmal jetzt reserviert wäre für die gebrochene Objektivität und ihre objektivierte Formbestimmtheit. Da würde ich den Fetischbegriff dafür reservieren. Der Fetischbegriff in der Psychoanalyse hat damit eigentlich bis auf den Begriff nichts zu tun. Ne? Das ist ein ganz anderer Gegenstandsbezug. Insofern weiß ich gar nicht, so die Frage, wo ist das situiert, ob man die so stellen kann. Also ich würde, oder anders ausgedrückt, ich habe ja versucht, das sozusagen geltend zu machen an dem Unterschied zwischen, das Subjekt ist vorausgesetzt in dem einen Fetisch, objektive Formbestimmtheit, objektive Gedankenformen und Daseinsformen, während sozusagen die Ebene, die ich versucht habe zu entfalten, ein Stück zurückgeht, nämlich rekurriert auf die familiäre Zwangssozialisation hin zu diesem Subjekt. Und wie man das jetzt sozusagen situieren kann, ich würde es nicht so ausdrücken, sondern ich würde eher fragen, wo überschneiden sich beide Phänomene? Und da wäre zum Beispiel zu nennen die Ideologiekritik. Weil die Ideologiekritik ist ja nicht nur, oder die Ideologiebildung ist ja nicht nur ein Produkt der objektiven Gedankenformen, eine Konsequenz der objektiven Gedankenform, sondern Ideologiebildung hat auch immer ein sozialpsychologisches Moment. Ich werde es versuchen, dann an diesen Montagsmahnwachen auszuführen, die Verschwörungstheorie als eine paranoide Fantasie sozusagen. Ja? Das heißt, man kann dann eben, wenn man den Antisemitismus jetzt im Falle dieser Verschwörungstheorien kritisieren will, natürlich mit Postone das machen, konkret, abstrakt und so weiter und so fort. Ja? Das wäre die eine Seite, das Fetisch, objektiv. Aber man kann das halt auch eben dann sozusagen sozialpsychologisch auseinanderdröseln, nämlich was hat der Antisemitismus eigentlich, was liegt dem für eine sozialpsychologische Disposition zugrunde? Ich weiß nicht, ob das die Frage getroffen hat, die du gestellt hast. Wenn nicht, musst du nochmal neu formulieren. Ich mache das jetzt ein bisschen. Okay. Ich zeige es dir gleich mal. Die erste Frage ist, was du genannt hast, orientales Reformprinzip begründest, als eine sehr orientale Reformprinzip, als eine bürgerliche Konstruktion. Meinst du, oder begründest du das daran, dass der Vater der Vertreter des Realitätsprinzips ist, als zweite Identifikationsobjekt des Kindes und dann löst die Mutter ab. Wenn das die Begründung ist, dann gäbe es ein Problem, weil diese Funktionen von Vater und Mutter im Oedipus-Komplex und in der Kastration können ohne Probleme von einem Mann oder von einer Frau vertreten sein. Ja. Und das heißt, dass Freud, weder Freud und später noch die Analytiker oder nach Freud und nach Lacan haben gar nicht. Auch Lacan nicht mit dem Begriff von Le Nom du Père, haben versucht, dass der Vater eine vorrangige Stelle verträgt. Das liegt in die Kastration, heißt nur, dass in einem Moment durch was Lacan nennt sich Nom du Père, aber kann man es auch in den Begriffen von Freud richtig verstanden, dass der Vater oder jemand, der Vaterfigur versteht, einfach dem Kind verstehen lässt, dass sein Gehirn nicht mehr das Objekt des Gehirns der pflegenden Person sein kann. Also wie du gesagt hast, nicht von dieser Person begehrt werden. Es ist kein Sinn, dass er besteht darin, dass diese Person ausschließlich begehrt, dass er von dieser Person ausschließlich begehrt wird. Ausschließlich begehrt wird. Ja? Und nicht mehr. Das ist die Kastration. Deswegen die Kastration zeigt ein grünes Licht und nicht nur ein rotes Licht. Ich habe den Punkt verstanden. Man muss das schon grundsätzlicher, glaube ich, so sehen. Zum Beispiel, wenn man sich so vormoderne Vergesellschaftungsweisen anschaut und auch wie die Sozialisation in vormodernen Vergesellschaftungen stattgefunden hat, dann war das ja nicht so, dass es damals eine Kleinfamilie gab, wie wir sie heute haben, sondern, was weiß ich, da sind die Kinder halt dann auf dem Hof oder im Dorf groß geworden und hatten ja sozusagen ein Umfeld, ein Sozialisationsumfeld, was völlig verschieden war von dem, was man als bürgerliche Kleinfamilie beschreiben kann. Wenn du da mitgehst, dann würde ich sagen, erklärt sich sozusagen auch die Frage, weil dann natürlich in der Tat das ödipale Formprinzip was Bürgerliches ist, weil es eben gekoppelt ist an die Entstehung dieser kleinen Familie und damit auch an die Identifikationen, die in dieser Konstellation durch dieses psychische Formprinzip vorgegeben sind. Und das war natürlich in vormodernen Gesellschaften ganz anders, nicht? Weil eben es nicht die Kleinfamilie gab, sondern ganz verschiedene Figuren, die in der Sozialisation eine Rolle gespielt haben, wo man vielleicht auch sagen könnte, dass vielleicht auch die ganze Inzestproblematik da eine ganz andere Rolle einnimmt, als wie wenn das Kind in seinem Begehren konstitutiv auf die Kleinfamilie und die dabei vorhandenen Personen verwiesen wird. Die Müttersterblichkeit war ja auch extrem hoch. Unter anderem. Okay, aber dann ist das wäre kein Vorwurf an Freud dann. Da kann man nicht einen Vorwurf an Freud machen. Ich habe mir wegen seinem Oedipus-Komplex. Wer historisiert, ist aber kein Vorwurf. Genau. Historisiert ja diesen Oedipus-Komplex. Als historisch bedingt. Ne? Das nur war der Vorwurf der Damenspiel, dass Freud es nicht gesehen hat. Ne? Ja. Akzeptiert und dokumentiert hat. Ne? Also war auch kein Vorwurf in dem Sinne, eine Kritik einfach an Freud, dass eben dieser Oedipus-Komplex in der Tat keine anthropologische Konstante ist. Weil vorher auch was komisch klingt, ich meine, wir sind halt jetzt auf den Schultern der Lichter unserer Vorhaben. Naja, klar. Klar. Wie kann nicht eine anthropologische Konstant sein, wenn dieses Gebot ist nicht nur also in der Modernität geltend? Es gibt vormoderne Vergesellschaftung, wo das ganze Inzestverbot und die ganze Inzestthematik in der Tat ganz anders war. Das würde sich gerade an der Geschichte des Ödipus entwickeln lassen. So wie der Ödipus-Mythos strukturiert ist, wenn man sich den mal durchliest, dann kommt man doch recht schnell zu dem Schluss, dass so wie das da verhandelt wird, das Problem doch auf einer ganz anderen Ebene abläuft, wie das, was Freud dann daraus gemacht hat. Und es gibt in der Tat ethnologische Untersuchungen, die nachweisen, dass dieser Ödipus-Komplex eben nicht eine universelle Konstante ist. Bei denen hat es dann eine seltsame Wendung, die dann kulturalistisch postmodern wird. Aber ich denke, das lässt sich dennoch nachweisen, dass der Ödipus-Komplex in der Form in der Tat keine anthropologische Voraussetzung ist. Damit es kein Dialog wird, schalten wir nochmal eine Wortmeldung dazwischen. Ja, ich frage mich, wie das ausgegangen ist, um das ganze Kannst du mal abstimmen? Ja. Mir ist jetzt so klar, wie diese Psychoanalyse mit dem Rest der Weltabfall zusammenhängt. Du hast immer wieder auch betont, die auch der Hanna im Vortrag, dass es getrennt voneinander betrachtet werden muss. Aber dann kann man irgendwie beobachten, dass es seit 40 Jahren immer irgendwie eine Krise der Wertabspaltung gibt und gleichzeitig gibt es die Veränderung in diesem Sozialcharakter. Und ist das jetzt vollkommen unabhängig von der und zufällig jetzt in gleicher Zeit? Also das ist immer ein bisschen schon. Das heißt immer, man darf das eine nicht von dem anderen ableiten, aber dann bleibt es so ganz unvermittelt, wenn man es geben. Okay. Also würde ich sagen nicht, also oder wenn man sagt, man darf es nicht voneinander ableiten, heißt es ja nicht, dass diese beiden Ebenen nicht in einem Vermittlungsverhältnis stehen. Ich würde natürlich sagen, stehen die in einem Vermittlungsverhältnis, nur eben nicht halt auch aus der Kritik der androzentrischen Denkform heraus. Ja, also nicht sozusagen einfach ableiten, sondern als eigenständige Ebene ernst nehmen, die aber natürlich bezogen ist auf die konkrete Totalität, ganz klar. Also das steht in einem Vermittlungsverhältnis, aber eben in einem Vermittlungsverhältnis, wo es erstmal darum ginge, auch so aus dem Diskurs über die Psychoanalyse, wo es darum ginge, die Eigenständigkeit eher zu betonen. Aber klar, ein Vermittlungsverhältnis ist es. Absolut und steht in einem Vermittlungszusammenhang. Und da hast du ja auch hingedeutet, dass mit der Krise zeitlich eben auch die Veränderung des Sozialcharakters einhergeht. Da besteht offensichtlich ein Vermittlungszusammenhang. Absolut, ja. Jetzt mal eine technische Frage. Muss innerhalb der nächsten halben Stunde mehr als einer oder eine noch aufbrechen, Zug kriegen oder sowas? Weil dann hätten wir jetzt einen echten Zeitdruck. Wenn nicht, dann haben wir den nicht so stark. Dann müssen wir nur bis spätestens eins aufhören, weil wir dann sonst kein Essen mehr kriegen. Also können wir fast ohne Druck weitermachen. Das ist gut. Dann kannst du deine zweite Frage stellen. Ja, zweite Frage. Sehr gute Frage. Lukas, ich weiß nicht, ob du dich verstanden hast, von Asexualität. Hm? Ja. Und meinst du damit die ursprüngliche Bisexualität des Menschen? Nee. Nein, also, also Asexualität wäre für mich tatsächlich nicht ein Entwicklungsstadium im Sinne der ein Entwicklungsstadium im Sinne der ursprünglichen Bisexualität, das meine ich damit nicht, sondern ich meine Asexualität als Konsequenz eines bereits herausgebildeten Sozialcharakters. Eben nämlich der Narzissmus, wie ich das versucht habe darzustellen, ist ja auf allen Ebenen der Metapsychologie eine Desexualisierung. Nicht? Also ich würde sagen, der narzisstische Todestrieb oder der Todestrieb, so wie der Freud ihn entworfen hat, ist ja nicht zufällig kam nicht zufällig über die Beschäftigung mit dem Narzissmus, weil es da einen Zusammenhang gibt. Die beständige Desexualisierung ist sozusagen die Verwirklichung des kapitalistischen Todestriebs. Und in diesem Sinne spreche ich auch von Asexualität, eben sozusagen als Syndrom des narzisstischen Sozialcharakters in seiner beständigen Desexualisierung und nicht als ein Entwicklungsstadium im Sinne der ursprünglichen Bisexualität. Ich wollte bloß eine kleine Anmerkung machen. Und zwar vor ein paar Tagen war da irgendwie so bei Zeit Online so ein Artikel drauf. Und da gibt es jetzt zwar einen neuen Begriff, nicht mehr nicht einfach Asexualität, sondern ich weiß gar nicht, Sapiosexualität. Wie heißt es? Sapiosexualität. Ja, das ist gut, dass da noch jemand Bescheid hat. Und zwar ist es so, dass es irgendwie, dass das jetzt der neue Trend ist, und zwar, dass man einfach irgendwo so die geistige, den geistigen Austausch irgendwie einfach total geil findet und dass da irgendwie dann die Frage irgendwie stattfindet, kann, also so nach dem Motto, herrwichserisches Gespräch über den Adano irgendwie, kann man da jetzt einen hochkriegen oder nicht? Und irgendwie, das wurde gar nicht so fürchterlich ironisch dargestellt, sondern so, also die brave Zeit, da findest du nämlich, die Linke ist nämlich gar nicht so abgeschlossen. Du findest irgendwie den ganzen Spaß. Ja. Den findest du in der Zeit. Hm. Vor allen Dingen in der Zeit. Das ist ja auch. Ja, wenn ich da kurz darauf antworten darf. Also ich finde, das passt auch ganz gut. Ich kannte das nicht, aber das passt ja auch ganz gut zu dieser Desexualisierung, ja, ne, weil es was sehr Vergeistigtes ist. Und noch eine Anmerkung, wenn man mal den ganzen Diskurs aufrollt, aber das weißt du sicher besser wie ich, da war ja, bevor es diese Asexualität gab, auch die Transsexualität so ein Ding, wo man sich in dem Diskurs sehr stark dran festgemacht hat. Ne? Ja, macht man immer noch. Macht man immer noch. Dann immer neue Moden. Genau. Und ich würde sagen, auch das war damals schon, hatte nichts zu tun mit einer wirklichen Solidarität gegenüber transsexuellen Menschen, sondern das war sozusagen eine Spielwiese, wo man die eigene Asexualität ausprobieren konnte. Über den Begriff der Transsexualität. Ich ja. Also das hat dann eigentlich mit den eigentlichen Adressaten nichts mehr zu tun. Ja. Irgendwie mit so einer Herrenelse irgendwie so hart und irgendwie, sondern es hat mit dem narzisstischen Sozialen. Absolut. Und der Desexualität. Absolut. Ja. Ja, ich wollte von dir gerne noch was hören über deine Einschätzung über den möglichen Zusammenhang zwischen falschen Todesbegriff und dem, was im kapitalistischen Todesbegriff nennst. Also das geht ja auch jetzt von Robert zurück. Hintergrund ist, dass wir in Hamburg nicht eine lauter. Die ganze Kategorie natürlich auch Sonder- und Begriff haben. Ja, also ich denke, dass ich die Todestrieb-Theorie von Freud durchaus aufgreifen würde. Also ich würde das nicht ablehnen. Allerdings muss man sich den Fallstricken, glaube ich, bewusst sein, die auch in der ganzen Rezeption dieses Todestriebs vorhanden sind. Nämlich man könnte eigentlich sagen, all diejenigen Theoretiker und Theoretikerinnen, die sich auf den Todestrieb nach Freud, zum Teil auch schon bei Freud selbst, die sich nach Freud darauf bezogen haben, ich würde sagen, die haben eigentlich einer Desexualisierung auch das Wort geredet. Ich glaube, über den Begriff des Todestriebs, gerade bei Melanie Klein unter anderem, aber dann eben auch bei solchen Leuten wie Derrida nimmt es so ein bisschen auch über eine Objektbeziehungstheoretikerin, dass da sozusagen eine Desexualisierung insofern vorhanden ist, als natürlich, wenn man den Todestrieb als die zentrale Kategorie setzt, erst einmal die Frage ist, wie ist das Verhältnis von Todestrieb und Lustprinzip? Das treibt ja auch den Freud um. Und man kann bei Freud selber schon sehen, in dem Moment, wo er eine ich-psychologische Wende vollzieht in seinem Werk, damit auch den Todestrieb aufwertet, gibt es auch so Formulierungen wie jenseits des Lustprinzips. Der Tod, also dann ist sozusagen der Todestrieb etwas, was jenseits des Lustprinzips ist. Und ich glaube, die Kunst, was den Todestrieb betrifft, liegt darin, den Todestrieb mit dem Lustprinzip zu vermitteln. Aber ich denke, das kann man nicht nur jetzt einfach auf so einer theoretischen Ebene mal machen, sondern die Vermittlung ist auch wesentlich durch die historische Dynamik konstituiert. Man könnte sagen, die narzisstische Desexualisierung, ja, ist der vollendete Todestrieb. Aber ich kann es ja auch nur noch als desexuell oder desexualisierend begreifen, wenn ich überhaupt einen Begriff von Lustprinzip habe. Und das geht in den ganzen Todestrieb-Theorien verloren, weil der Todestrieb gesetzt wird, damit das Lustmoment eigentlich wegbleibt und damit auch das, was bei Freud zumindest angedeutet ist, nicht ausgearbeitet wird, nämlich dass Todestrieb eigentlich heißt Desexualisierung narzisstische oder dass Todestrieb heißt die Lust, das Lustprinzip wird im Narzissmus einkassiert. Und diesen Zusammenhang würde ich auf jeden Fall geltend machen und dann eben halt auch die historische Dimension, wie gesagt, mit reinnehmen, dass eben dieser Todestrieb dann halt vor allem im narzisstischen Zeitalter eine große Rolle dann auch spielt. Also da muss man auch dem Freud insofern gegenüber gerecht werden, dass man seinen Widerspruch zwischen Todestriebskonzept und Lustprinzipkonzept, dass er vielleicht historisch noch gar nicht den Erfahrungsgehalt hatte, den wir heute haben, nämlich dass es eine Entwicklung hin zur Desexualisierung gibt, wo die Lust sozusagen beständig abgewertet, eliminiert, bekämpft wird. Aber vor dem Hintergrund würde ich auf jeden Fall an dem Todestrieb festhalten, und zwar als spezifische Form narzisstischer Desexualisierung. Jetzt habe ich keine Wortmeldungen mehr. Doch. Ich habe eine Erklärung der Verweigerung des Literalismus, die Wertkritik und Thesenkritik anstrengend sehr. Herr damit, ja. Diese linke Form des radikalen Kritikers der Ordnung. Aber ich glaube, da diese. Ich habe den Eindruck, diese Erklärung bleibt in einer Ebene. Es ist eine, ich glaube, du hast eine sehr, sehr gute Gruppentherapie gemacht. Ja? Nein. In keinem Sinne, nur in einem Sinne. Weil es bleibt ein bisschen den Eindruck, indem du auf die Gefahren vorgewarnt hast, ja, die man. Aber ich glaube, kann man ein bisschen vielleicht in den Inhalt tiefer gehen und sich die Frage stellen, warum die Psychoanalyse immer in der Geschichte der Gesellschaftskritik entweder völlig abgelehnt worden ist oder entschärft worden ist. Ja, und durch verschiedene Mischungen in verschiedenen Theorien da, die ein bisschen naiverweise haben gedacht, dass die Teile von beiden Seiten, Psychoanalyse und Gesellschaftskritik, zusammenpassen. Aber die Tatsache ist, dass diese Teile nicht zusammenpassen. Weil, wie ein argentinischer Psychoanalytiker sagt, ich bin nicht Argentinier, weder Spanier noch Franzose, also ich verstehe diese Teilnehmer nicht, aber wie ein argentinischer Psychoanalytiker sagt, was die Psychoanalyse zur Politik zu sagen hat, sind hauptsächlich schlechte Nachrichten. Und für mich die erste schlechte Nachricht ist, dass das Subjekt selbst Komplize bei der System sein kann, dass er selber untertut. Und da ist und in diesem Sinne zum Beispiel ist die Logik von Masochismus und insbesondere von moralischem Masochismus sehr wichtig. Und das habe ich ein bisschen vermisst. Ja. Okay. Das ist nur, Masochismus ist, Entschuldigung, Narzissmus ist wichtig. Das ist eine gute Beschreibung, was im Moment vom Sujet zu sehen ist. Aber was ist diese perverse Dynamik? Hm. Ja, wird in meiner Meinung nach mit dem moralischen Masochismus sprechen und auch der Todestrieb spielt da eine große Rolle. Ne? Ja. Das heißt, dass der Mensch auch von Leiden und Schmerz genießen kann. Hm. Ja? Und das ist eine sehr schlechte Nachricht. Ja. Ja? Das ist halt so. Ja, aber das ist jetzt einfach. Das ist eine sehr wichtige Nachricht für die Politik. Mhm. Ja, für die Emanzipatorische-Projekte. Und das heißt, der Todestrieb ist nicht auszuheilen. Es steckt in jedem Mensch und drückt sich in verschiedenen Arten von Genießen aus, ja, mhm. die auch zerstörerisch sind. Mhm. Noch eine schlechte Nachricht, das Kollektiv und die Singularität schwierig zusammenpassen. Hm. Eine kann die andere löschen. Ne? Hm. Das ist auch ein großes Thema für die Analyse und Politik. Hm. Und ja, ich glaube, das wäre das Wesentliche. Eine Gesellschaft, in der das Subjekt sich reibungslos entfaltet, weil das Subjekt eine schöne Seele ist, die nur von der bösen, großen Macht befreit werden muss, das ist eine Illusion. Hm. Ja? Im Subjekt selbst gesteckt. Na klar. Ja? Das Prinzip ein wesentlicher Mangel der Destruktion. Ja. Und in diesem Sinne, meiner Meinung nach, die eigentliche Beute des Kapitalismus ist die Subjektivität, eine gewisse Konstruktion von Subjektivität, dass Kapitalismus verspricht, dass diesen wesentlichen Mangel des Sujets durch Waren erfüllt werden kann. Hm. Ja? Hm. Und dass das Individuum, und dass das Subjekt sich in der Macht als ein rationales Subjekt durch rationale Entscheidungen Lust sucht, also Profit, und Unlust vermeidet, also Kosten, und dadurch wird eine schöne Gesellschaft gebaut werden. Ja. Kann, also ich finde... Eine völlige Illusion, wenn man berücksichtigt, dass der Mann kein Herr im Haus ist, mhm. kein Mensch. Ja. Ja, ich würde ein paar Sachen dazu sagen. Absolut, das, was du als moralischer Masochismus bezeichnet hast, oder überhaupt als Masochismus, hat ja eng zu tun mit perverser Sexualität, die dann wieder was mit dem Narzissmus zu tun hat. Also ich glaube auch, dieses Steigen eines Masochismus und vielleicht der paradoxe Umschlag von dem Genuss etwas Ungenießbaren, wie auch immer man das bezeichnet. Ich glaube auch, dass es, wie du es genannt hast, schlechte Nachrichten sind, was aber sozusagen einmal mehr zeigt, wie ungeeignet sozusagen der sozialpsychologische Boden eines narzisstischen Sozialcharakters für Gesellschaftskritik ist, nicht? Also das würde ich auch sagen, auch gebe dir auch völlig recht in dem, was du gesagt hast, dass die Frage von Kollektivität und Individualität spielt eine große Rolle, das Verhältnis auch in der Psychoanalyse. Ich möchte hier nur andeutend ausführen, dass natürlich auch es jetzt, und ich glaube, das lässt sich durch das psychische Formprinzip auch begreifen, dass es ja in der Tat neue Formen der Kollektivität gibt, die sich aber, was ist so Occupy-Bewegung oder sowas, die sich aber natürlich im Vergleich zu anderen Bewegungen von früher in ihrer Typologie durchaus unterscheiden. Nämlich es gibt die Führerpersonen in dem Sinne dieser Bewegung eigentlich nicht mehr. Das ist sozusagen nicht mehr die alte autoritäre Massenbewegung, sondern eher eine Massenbewegung, sondern auf der Suche nach dem Vater, ohne dass es den Vater gibt oder so. Ja, also auch nicht mehr deswegen autoritär, hierarchisch strukturiert, sondern mit so einem Gleichheits- und egalitaristischen Anspruch, wo man sagen könnte, das ist sozusagen jetzt die Bruderhorde oder die Schwesterhorde, die in diesen neuen Bewegungen auftritt. Und insofern glaube ich, dass durch das, was ich mit dem psychischen Formenprinzip gesagt habe, man durchaus das Verhältnis von Kollektivität und Individualität durchaus auch erklären kann. Und ja, die Psychoanalyse wurde immer abgelehnt und entschärft, natürlich, da gebe ich dir auch recht. Aber ich denke, es lässt sich auch erklären, warum sie gerade heute oder gerade seit den 80er Jahren so extrem abgelehnt wird, weil natürlich ein desexueller, triebverleugnender Charakter allein schon beim Begriff des Triebs außer Rand und Band gerät. Nicht? Und also auch die Ablehnung der Psychoanalyse, die heute so stark ist oder der Postmoderne so stark wurde, lässt sich natürlich wieder aus der desexualisierenden Triebverleugnung des narzisstischen Sozialcharakters erklären. Ganz kurz, ja. Ganz kurz, das, ja. Das stimmt aber an dem Punkt nicht. Also die orthodoxe kritische Theorie hat die Psychoanalyse nie entschärft. Die hat die in ihrer reinsten Form aufgenommen, ja, und integriert. Auf eine, wie ich finde, die Adornoische Theorie zum Beispiel. Ja, in keinster Weise entschärft. Ja, abgesehen von Adorno. Ich habe nicht an Adorno geschrieben. Ja, ja. Also, kann man Psychoanalytiker machen, Kritik an Adorno, aber ich habe mich nicht an Adorno Nee. Aber gebe ich dir völlig recht, ich würde sagen, Adorno ist da einer, der rausfällt aus dieser ganzen revisionistischen Schiene der Psychoanalyse. Es hat ja auch lange gedauert, bis in diesen Kreisen der auch rehabilitiert wurde. Ja, ja. Und auch voll. Ja, man lese aus den 90er Jahren die Schriften. Der Krise, der alte Krise. Ja, genau. Absolut. Das war ich. Ich war das. Ja, ne? Ich habe das ja versucht, auch im Vortrag das aufzunehmen, dass tatsächlich das Aufbrechen der androzentrischen Totalität auch mit einem Bezug auf kritische Theorie wahrscheinlich gerade aus dem Grund auch einherging. Wobei man da Unterschiede machen muss. Ich würde zum Beispiel sagen, beim Fromm klar, aber auch bei Marcuse, darum würde ich wieder so sagen, die passen dann schon wieder eher in diese revisionistische Schiene. Da hat Adorno tatsächlich sozusagen eine singuläre Qualität in diesem ganzen Revisionismus, die einfach nur auch für seine dialektische Denkkraft spricht. Absolut. Mein Vorschlag ist noch eine Wortmeldung oder noch eine zweite, ja, dass du dann, Daniel, nochmal da kurz darauf antwortest und dass wir dann allmählich zum Schluss, ja, kommen. Ich würde dann hätte anschließend noch ein paar Hinweise, technische Hinweise und so weiter, und würde noch gerne ein paar Fragen stellen, euch mit auf den Weg geben, damit ja, ihr da so eine Anregung habt, wie die Diskussion weitergehen könnte. Also zu den Rechten und Führerfiguren, ne? Eine andere Auffälligkeit ist bei den Rechten, dass da ständig wechselnde Themen auftauchen. Und das ist eigentlich durchaus verständlich mit der These, dass denen die Krise auch schon auf dem Bild sitzt, ja, und dass die permanent noch mal Auswegen suchen, wie sie sich selber retten können, ohne zuzugeben, dass sie selber auch mit in diesem System sind. Und das ist genau das Schicksal, was auch linken Bewegungen drohen kann. Auf theoretischer Ebene manchmal ist die Konkurrenz inzwischen so eng. Also man kann inzwischen von den Gesellianern, die ja fließend ins Rechtsradikale übergehen, bis zu Sarah Wagenknecht, ja, lesen, ja, dass die Banken entstanden sind, ja, indem die Goldschmiede Lagerraum für Goldbarren vermietet haben. Das ist so grotesk. Ich habe da einen längeren Artikel mal bei den Streifzügen hinterlassen. Ne? Tut mir leid, aber der Schandl ist ein Landsmann von mir, das ergab sich zufällig. Da kann man das nachlesen. Also wirklich wortwörtlich, man kann es im Internet finden. Sarah Wagenknecht, Goldschmied, ja, und solche Sachen kurzen raus. Ne? Und also das ist erschreckend, wenn man, ja, das, ja, sieht. Ne? Ja. Und das im Prinzip ist das ein Zeichen für die Aussichtslosigkeit, aber auch dafür, dass die das nicht sehen wollen. Sie suchen permanent nach neuen Auswegen, wie können wir uns und doch noch retten. Und mittlerweile retten sie natürlich indirekt, damit das System wird. Ne? Ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen zu Fromms Revisionismus. Ist ja auch ganz witzig, zu Fromms Revisionismus. Okay. Dass es ja ganz witzig ist, dass gerade Fromm der ist, der in der radikalen Linken noch am besten wegkommt von der kritischen Theorie. Also, dass sie dann immer irgendwie so frommen Sachen zum Einschlafen sich anhören. Das habe ich halt in meiner eigenen Biografie auch von einigen so erfahren. Das war irgendwie ganz witzig. Ja, vor allen Dingen so Leute, die mit solidarischer Ökonomie also haben oder sein. Genau. Haben ist das im Grunde sehr hochkritisch.